Da lass Feuer rennen auf diese Welt, zerstöre ihre Städte und verbrenne ihr Geld. Da lass Feuer rennen auf diese Welt, zeige ihnen, was im Leben wirklich zählt. Meine Brüder und Schwestern sind gefangen in Babylon. Der Weg hinaus wird nur von wenigen gegangen. Doch Jaja möchte, dass sie alle zu ihm kommen. Darum wird Babylon fallen und Jaja besteigt den Thron. Öffne deine Augen und suche nach den Zeichen. Geh deinen Weg und du wirst Zion erreichen. Hängst du aber an Babylon und bleibst stehen, wirst du zusammen mit dem System untergehen. Jaja, lass Feuer rennen auf diese Welt, zerstöre ihre Städte und verbrenne ihr Geld. Jaja, lass Feuer rennen auf diese Welt, zeige ihnen, was im Leben wirklich zählt. Nein, ich meine das nicht böse, ich will nicht euer Leid. Doch wir müssen alle leiden für bestimmte Zeit. Nimmst du es jetzt freiwillig auf dich, wirst du leben. Wartest du zu lange, wird es dir schlimmer ergehen. Doch keine Angst, Jaja will, dass jeder zu ihm kommt. Du willst den Weg, nimm den kurzen oder lang. Ja, es steht dir offen, Jaja hat dich frei geschaffen. Möchtest du erwachen oder lieber weiter schlafen? Jaja, lass Feuer rennen auf diese Welt, zerstöre ihre Städte und verbrenne ihr Geld. Jaja, lass Feuer rennen auf diese Welt, zeige ihnen, was im Leben wirklich zählt. Es ist das Feuer der Liebe, denn Jaja kennt kein Hass. Es verbrennt die Bäume, um zu befreien den Spross. Ein großer Baum soll aus ihm werden. Er ist unsterblich, nur das Gestrüpp muss sterben. Ja, ich spreche von dir, der in dem Dornenkäfig sitzt. Willst du wachsen oder bleibst du in deinem Nest? Willst du groß werden oder bleibst du lieber klein? Jaja wird dich großziehen, ja, er wird dich befreien. Jaja, lass Feuer rennen auf diese Welt, zerstöre ihre Städte und verbrenne ihr Geld. Jaja, lass Feuer rennen auf diese Welt, zeige ihnen, was im Leben wirklich zählt. Jaja, lass Feuer rennen auf diese Welt, zerstöre ihre Städte und verbrenne ihr Geld. Jaja, lass Feuer rennen.